Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde, hier ist Reinhard Edler, Österreich, der in Brasilien lebt und Brasilien wohnt und hier Missionar ist und Waisenhäuser baut und den Gott berufen hat zu einem prophetischen und zu einem Lehrdienst. Immer wieder werde ich von Leuten darauf angesprochen, dass sie irgendwas gehört haben von einem Mentoring, aber doch nicht wissen, was das ist und was ich da mache. Und da dachte ich mir, wir werden von Zeit zu Zeit einfach die Leute daran erinnern. Ich sage meinen Leuten immer, das allerletzte, was ich möchte, irgendwelches Marketing zu machen oder solche Dinge. Aber Leute sind sich eben oft nicht bewusst und dann andere sagen, ich habe gehört von einer Freundin, die ist dabei, ja, geht das nicht auch für mich, kann ich noch da dazu kommen? Mein Mentoring ist eine simple Sache. Es hat alles begonnen, weil der Herr zu meinem Herzen so klar gesprochen hat, dass ich in diesem Zeit investieren soll. Also wir haben ein simples, einfaches Angebot. Jede Woche nehme ich 2 spezielle Videolektionen auf. 2 Lehreinheiten, 2 Videolektionen, die nur für diese Mentoring-Gruppe aufgenommen werden. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Begrenzungen. Und zwar diese Dinge, die ich hier ausarbeite, die bereite ich mich sehr, sehr sorgfältig vor, mit viel Gebet und den Herrn befragen, auch was das Richtige ist, dass die Leute hier brauchen. Diese Videobotschaften, diese Video-Teachings von 2x30 Minuten pro Woche, die lehre ich sonst nirgendwo anders. Das sind nicht irgendwelche Lehren oder Predigen, die ich irgendwo mache, sondern ganz speziell für unsere Gemeinschaft hier im Mentoring. 2x pro Woche, je 30 Minuten. Zusätzlich, was wir dann noch machen, ist, 12-mal im Jahr gibt es eine 3-stündige Live-Zoom-Meeting, wo ich auch etwas lehre und wo wir mit den Leuten interagieren, wo die Leute Fragen stellen können, wo die Leute auch auf mich zukommen können, wo wir auch oft beten und prophetische Worte freisetzen und alles Mögliche. Also wirklich mit den Leuten auch da interagieren, 12-mal pro Jahr. Wir haben einen ganz tollen Support, der den Leuten auch immer wieder hilft, mit vielen Fragen auch weiterzukommen. Teil davon ist natürlich auch, dass wir untereinander die Leute vernetzen. Wir haben viele, viele Gruppen, bereits Telegram-Gruppen und WhatsApp-Gruppen gibt es da, wo die Leute vernetzt werden untereinander. Also wir haben uns wirklich entwickelt zu einer sehr tollen und sehr schönen Gemeinschaft, einer Community, einer Gemeinschaft, die den Herrn zusammen versucht, so gut wie nur können, zu dienen. Also das ist mein Mentoring-Programm. Wenn du Interesse hast, du bist herzlichst eingeladen, daran teilzunehmen. Es ist ein bezahltes Mentoring und zwar aus welchem Grund? Aus einem ganz simplen Grund, denn damit können wir auch alle unsere Angestellten bezahlen. Wir haben heute bei unserem Dienst mehr als 15 Angestellte, die vollzeitlich arbeiten, die bezahlt werden müssen, die das alles so gut und professionell wie möglich machen. Und zusätzlich verwenden wir dann auch viele von diesen Ressourcen, um unsere Waisenhäuser zu bauen und einfach andere Leute zu segnen, Missionen zu bauen, anderen Ländern das Evangelium zu verbreiten. Aber das ist nicht der Grund, warum wir dieses Mentoring machen. Der Grund ist, um den Menschen zu dienen. Der Grund ist einfach, um den Menschen helfen, in ihrem Leben mit Jesus Christus zu wachsen und das alles zu erleben, was der Herr für sich hat. Wenn du Interesse hast, klick einfach an diesen Link und du wirst direkt auf diese Seite kommen, wo du weitere Informationen haben kannst. Herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.